Wer heute im mittleren Alter ist und sich seine eigenen Kinderfotos ansieht, der bemerkt, dass er oder sie meist viel dünner war, als es seine Kinder oder Enkel sind. Und auch wer sich auf der Straße umsieht, bemerkt Kinder und Jugendliche, die viel dicker sind als frühere Generationen. Allerorten werden Maßnahmen ergriffen, diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Schließlich wollen wir ja, dass unsere Kinder glücklich und gesund und schlank heranwachsen. Doch über das Wie, da streiten sich die Experten. Bevor wir zu diesen Maßnahmen der Schlankmachung kommen, zunächst eine Bestandsaufnahme. Und die wollen wir gemeinsam mit unserem Ernährungsexperten Udo Pollmer versuchen. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie sieht denn die Entwicklung derzeit aus? Geht sie noch immer in Richtung Körperfülle? Ja, sie sieht im Grunde so wie immer aus. Ob die Dicken mehr werden oder nicht, ist eine Frage der Statistik und der Biologie. Die Tatsache, dass wir heute mehr dicke Kinder zu sehen glauben, will erstmal nicht so viel heißen. Frauen, die Mütter sind, die kennen den Effekt. Während der Schwangerschaft haben sie ja gestaunt, wie viele schwangere Frauen es gibt. Weder vorher noch nachher ist ihnen das so ins Auge gefallen. Und deshalb brauchen wir zunächst einmal verlässliche, saubere Zahlen. Aber diese Zahlen, die gibt es ja. Also wir hatten kürzlich hier ein Gespräch im Sender über eine Studie der Berliner Charité, die herausgefunden hat, dass immer mehr Babys bei der Geburt mehr als 4 Kilo wiegen und das eben mit der Ernährung der Mütter während der Schwangerschaft zu tun hat. Das heißt ja, es gibt eindeutig einen Trend nach oben. Ja, wenn die Mütter hungern, dann gibt das natürlich entsprechende Effekte bei den Kindern. Da müssen ganz klar sehen, wenn wir solche Kampagnen machen, dann hat das auch Folgen und dann hat das natürlich auch für die Babys Folgen. Das heißt, wenn die Kinder, die Neugeborenen dicker sind, heißt das ja nicht, dass die Mütter sich überfressen haben. Das ist eine hormonelle Regulation. Wenn wir nun zu den Kindern gucken, dann sehen wir in der Tat, dass auch gerade in Berlin die Kinder im Schnitt dicker geworden sind. Aber das hängt damit zusammen, dass diese Kinder häufig Eltern haben, die aus dem Süden zugewandert sind. Und wenn wir uns in Europa umschauen, wo es die dicksten Kinder gibt, dann interessanterweise dort, wo Fast Food und Computer eher die Ausnahme sind, zumindest Computer im Kinderzimmer, und wo die Kinder regelmäßig frisches Essen erhalten und draußen toben. Die dicksten Kinder haben wir auf Kreta und Sizilien. Die schlanksten gibt's eher im Norden und der Grund ist relativ simpel. Wenn wir uns die Schweden ansehen, dann sind das relativ hochgewachsene Menschen. In Südspanien dominierte gedrungene, untersetzte Typ. Beide haben etwa genauso viel Körpermasse, aber die Menschen im Süden sind etwas kürzer. Sie haben vor allem kürzere Oberschenkel. Und damit liegt ihr BMI, ihr Body Mass Index, deutlich höher. Was hat das aber nun mit den hiesigen Kindern zu tun, also den Kölner oder den sprichwörtlichen Berliner Görn? Ja, da in unseren Schulen der Anteil an Zuwanderern aus dem Süden heute vielfach über 50% liegt, stieg damit rein rechnerisch das Übergewicht. Berechnet man die Dinge getrennt nach Ethnie, dann sieht man beachtliche Unterschiede. Kinder türkischer Abstammung liegen doppelt so häufig, mehr als doppelt so häufig über der Norm wie deutsche Kinder. Und dort, wo es praktisch keine Zuwanderer gibt, wie zum Beispiel in Brandenburg, da sind die Zahlen denn auch seit 20 Jahren praktisch unverändert. Kämen die Zuwanderer heute nicht aus dem Mittelmeerraum, sondern aus dem Norden, dann würde man nicht über Übergewicht klagen, sondern über den Größenwuchs, die sogenannte Akzeleration der Jugend. Eine sogenannte nationale Verzehrstudie vom Verbraucherschutzministerium, die hat aber gezeigt, dass gerade die bildungsfernen Schichten, wie man die immer so schön nennt, am dicksten sind und auch am meisten essen. Ja, richtig, das ist rausgekommen. Denn bildungsfern heißt ja nicht, dass das dumme Menschen sind, sondern dass das Menschen sind, das ist zu definiert in der Soziologie, die einer körperlichen Arbeit nachgehen. Die also als Maurer oder Metzger arbeiten und dafür sorgen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und auch was im Kühlschrank. Und wer einer körperlichen Arbeit nachgeht, ist aber meist kräftiger gebaut, sagen wir mal, als eine Pharmavertreterin. Und wer am Bau arbeitet, der isst logischerweise auch mehr, weil er einfach mehr Energie braucht. Und außerdem landen natürlich in der Unterschicht die Zuwanderer. Und die Zuwanderer kommen aus dem Süden und haben einen höheren BMI und machen noch dazu häufig körperliche Arbeit. So kommen dann diese Zahlen zustande. Nun gibt es ja in den Medien immer wieder Beispiele, in denen Kinder mit Sport und gesunder Ernährung erfolgreich abgenommen haben. Ja, aber es werden natürlich für solche Sendungen immer viele Kinder ins Rennen geschickt, weil man dann vielleicht hofft, dass da ein, zwei dabei sind, die man brauchen kann. Und viele scheitern halt auch dabei. Die zeigt man uns dann eher nicht. Die Erfolgsmodelle funktionieren aber, wie ich beobachten konnte, häufig ganz anders. Kinder werden ja oftmals dann dick, wenn sie als daheim als Störenfriede empfunden werden. Und vor allem sensible Kinder können da darauf mit einer massiven Gewichtszunahme reagieren. Und wenn dann die Fernsehnanny zum Zwecke des Verschlankens eingeflogen kommt, dann hat die Mama natürlich auf einmal Zeit. Und da sie sich natürlich die Bewunderung im TV nicht entgehen lassen will, steht das Kind auf einmal im Mittelpunkt. Das Kind ist glücklich. Sein Cortisol sinkt und es nimmt ab. Aber nicht wegen Sport oder Körnerbrötchen, sondern trotz ungeliebter Tonstunden und trotz Knäckebrot, einfach weil es akzeptiert wird.